Aber dass diesen Geldreichen eine Kraft innewohnen soll, ewig aus sich selbst ins Ungeheure zu wachsen, und das tut das Geld, wenn es Zins tragen kann. Das ist, wogegen sich unser Innerstes auflehnt. Das ist, was das Geld weit hinaushebt über alle anderen irdischen Erscheinungen. Das ist, was das Geld zum Götzen macht. Und alles das ist doch nur der ungeheuerste Selbstbetrug der Menschheit. Nichts, gar nichts vermag das Geld aus sich selbst. Tisch, Schrank, Kleid, Haus, Werkzeug, kurzum, alles um uns hat doch irgendeinen Wert. Den ältesten Tisch kann man schließlich noch einheizen und sich daran wärmen. Aber mit einem 20-Mark-Schein kann ich gar nichts anfangen. Nicht einmal ein Stück Käse kann ich darin einwickeln. Erst nachdem die Menschen sinnvollerweise übereingekommen sind, zur Erleichterung des Austausches der Güter zum Verbrauch Anweisungen auf geleistete Arbeit zu schreiben, erst damit bekommt das Stückchen Papier Sinn und Witz. Und es ist sehr verständig, dass der Bauer für sein Korn vom Kohlenbergwerk nicht eine Kohle, sondern Geld bekommt. Also eine Anweisung auf anderweitig geleistete Arbeit, zum Beispiel Heugabeln, Geschirr, Pflug und Sense. Aber damit soll es aus sein mit der Macht des Geldes. Also nicht das Geld hat die großartigen Fortschritte der Menschheit bewirkt, sondern die Menschen selbst haben es getan. Ihr kühner Geist, ihr stolzer Wagemut, ihr kluger Sinn, die Kraft ihrer Hände, die gemeinsame, also die soziale, fleißige Arbeit. So stolz und so klar müssen wir sehen. Die Menschen selbst waren das, doch nicht die armseligen Stücklein Papiere, die die Menschen erfunden haben zur Vereinfachung der Wirtschaft.